Das Ausscheiden der altpreußischen Großlogen aus dem Deutschen Großlogenbund hatte rein äußerliche Gründe. Die humanitären Großlogen hatten ihre Zusammengehörigkeit mit der Weltfreimaurerei allzu offen enthüllt und hatten den Ruf der Freimaurerei in den sogenannten nationalen Kreisen gefährdet. Die altpreußischen Großlogen hatten ihn durch nationales Tun wiederherzustellen. Die ihnen von der Weltfreimaurerei zufallende Aufgabe, deutsche Männer in die freimaurerischen Ziele einzuspannen und dem jüdischen Volke dienstbar zu machen, konnten sie nur dann erfüllen, wenn sie die Scheintrennung herbeiführten. Sie erfolgte am 22.05.1922 durch nachstehendes Schreiben. Zitat: An den geschäftsführenden Großmeister des Deutschen Großlogenbundes, ehrwürdigsten Bruder Hagedorn Hamburg, ehrwürdigster Großmeister, geliebte Brüder. Unter Bezugnahme auf § 35 des Grundgesetzes des Deutschen Großlogenbundes erklären die unterzeichneten drei altpreußischen Großlogen nämlich die große Nationalloge in den preußischen Staaten, genannt zu den drei Weltkugeln, die große Landesloge der Freimaurer von Deutschland, die große Loge von Preußen, genannt zur Freundschaft, ihren Austritt aus dem Deutschen Großlogenbund. Die Gründe werden in der maurerischen Presse bekannt gegeben werden. Mit Hochachtung und Bruderliebe begrüßen wir Sie als Ihre treu verbundenen Brüder, gezeichnet Habicht, gezeichnet Müllendorf, gezeichnet Zimmer. Zitat Ende. Hierzu sagte am 24. Juni 1922 Bruder Müllendorf, Zitat: Das bedeutsamste maurerische Ereignis im abgelaufenen Logenjahr ist der Austritt der drei altpreußischen Großlogen aus dem Deutschen Großlogenbunde. Am 12. April diesen Jahres wurde der Austritt von der Hauptversammlung der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, am 20. Mai von der Jahresversammlung der Großen Nationalmutterloge in den preußischen Staaten, genannt zu den drei Weltkugeln, und am 21. Mai von der Jahresversammlung der Großen Loge von Preußen, genannt zur Freundschaft, beschlossen. Die von diesen drei Großlogen gemeinsam unterzeichnete Austrittserklärung ist mit dem Hinweis, dass die Begründung in der maurerischen Presse bekannt gemacht werden wird, am 22. Mai dem derzeitigen geschäftsführenden Großmeister des Deutschen Großlogenbundes, ehrwürdigsten Bruder Hagedorn, im Logenhaus der Provinzialgroßloge von Hamburg in Berlin eingehändigt worden. Zitat Ende. Wie ist nun diese Trennung und wie hat sie sich ausgewertet? Hören wir zuerst einige humanitäre Logen. Der Großmeister Bruder Hagedorn der Großloge von Hamburg sagte nach dem Hamburger Fremdenblatt vom März 1927 in der Versammlung der Großloge am 26. Februar 1927, Zitat: Ich zweifle nicht, dass die große Landesloge je länger, desto mehr sich davon überzeugen wird, ihr krampfhaftes Bemühen, sich die Gunst der deutschvölkischen Kreise zu gewinnen, sei vergeblich und dass sie im Zusammenhang damit zu der Erkenntnis gelangt, es sei ratsamer und würdiger, törichten Angriffen gegenüber, die auf Unwissenheit oder Böswilligkeit beruhen, vornehme und stolze Zurückhaltung zu bewahren. Überdies wird es trotz aller ihrer Betonung, dass sie in der Freimaurerei eine Sonderstellung einnehmen, kaum gelingen, die Gegner dahin zu bringen, zwischen ihr und den humanitären Großlogen einen Unterschied zu machen, denn sie werden sich mit Recht sagen, wenn es nur ein Christentum gäbe, so gäbe es auch nur eine Freimaurerei. Lediglich die Formen, sich zu dem einen oder anderen zu bekennen, seien verschieden. Es kommt hinzu, und auch das wird für die Gegner von Belang sein, dass die große Landesloge 50 Jahre lang mit den humanitären Großlogen im Deutschen Großlogenbunde zusammengewirkt und diese somit damals nicht als ihr wesensfremd betrachtet und empfunden hat. Als sie im Jahre 1922 plötzlich aus dem Bunde ausschied und dabei die Gefolgschaft der beiden anderen altpreußischen Großlogen fand, fragte ich als geschäftsführender Großmeister des Großlogenbundes verwundert über den überraschenden Entschluss nach den Gründen für die Trennung. Ich ward dafür auf die Zukunft vertröstet. Hernach ist gelegentlich bemerkt worden, innere Gründe seien für den Beschluss maßgebend gewesen. Aber worin diese bestanden, ist niemals mitgeteilt worden. Wenn ernstliche Gegensätze zwischen den christlichen und humanitären Großlogen vorhanden waren, sodass sie die Erhaltung der Einheit der deutschen Freimaurerei gefährdeten, so hätten sie doch auch auf den Großlogentagen in Erscheinung treten müssen. Aber diese nahmen durchaus einen harmonischen Verlauf. Das gilt insbesondere auch für die Tagung, die im Mai 1921 in Hamburg unter meinem Vorsitz stattfand, die letzte, die alle deutschen Großlogen vereinigte. Die Erklärung für den völlig unerwarteten Trennungsbeschluss bietet mir daher allein der im Herbst 1921 beginnende Schriftwechsel des Großmeisters der Großen Landesloge mit dem deutschvölkischen Hauptmann A.D. Roth, der sich im Namen von 42 deutschen Führern an ihn gewandt hatte, deren politische Auffassung der deutschen Dinge, die man einfach meinte, künftig einen bestimmten Einfluss gewinnen werde. Zitat Ende. Die Große Loge zur Sonne, Bayreuth, veröffentlicht in ihren Mitteilungen im Jahre 1927 folgendes. Zitat: Die Große Landesloge zu Berlin gibt seit November 1926 zur Abwehr der gegen sie gerichteten Angriffe Blätter zur Aufklärung heraus, die auch für profane Zwecke bestimmt sind. An der Spitze der zweiten Nummer steht folgender Artikel: Nicht nur der Nationalverband deutscher Offiziere und andere völkisch eingestellten Organisationen, Zeitschriften und Einzelpersonen haben in immer stärker werdendem Kampfe gegen die Freimaurerei im Allgemeinen auch die Große Landesloge angegriffen, trotz unserer Sonderstellung, sondern auch einzelne, nicht hinreichend orientierte Kreise des Evangelischen Bundes hatten, wahrscheinlich aufgeputscht durch die Flut tendenziöser Schriften, es für nötig erachtet, gegen die Freimaurerei Stellung zu nehmen. Sie wussten offenbar nicht, dass sie zwar in der internationalen jüdisch beeinflussten, politisch orientierten romanischen und angelsächsischen wie in der pazifistisch-internationalistischen humanitären Freimaurerei Deutschlands allein ihr Kampfobjekt zu suchen hätten, dass aber ein Streit gegen die Große Landesloge einen Kampf gegen ihre eigenen Interessen bedeute. Zitat Ende.